Die Trommler von Rollo Doom auf der Straße. Das ist wie ein Erdbeben. Die Beine zittern nur noch. So viel Zeit ist vergangen. Nichts hat sich geändert. Habgier und Falschheit. Wir kämpfen dagegen, aber die Unterdrückung bleibt. Wenn ich für meine Rechte kämpfe, beschimpft man mich als Deserteur. Aber das macht nichts. Wir kommen gegen ihre Lügen an. Das Volk wird kämpfen. Der Siegesruf wird wie ein Donner schallen. Mensch, schau mal, da kommt Vira Reis, der verrückte Professor mit seinen Bläsern. Ich erfinde Instrumente und baue sie dann. Dies ist für Ogun, den Gott des Eisens, aus Messern und Pflügen. Andere habe ich aus Besen, aus Suppenlöffeln gemacht. Dieses heißt Maribau und hat drei Kalebassen, eine in der Mitte und jeweils eine auf beiden Seiten. Ich habe schon über 50 verschiedene Totems gebaut. Soundtotems nenne ich die. Ich erfinde sonore Plastiken. Ich baue sie aus Sachen, die ich auf der Straße finde, kombiniert mit Kalebassen und Bambus. Dieses hier heißt die Zeit. Gegen die Kalebasse schlagen Uhrfedern aus alten großen Wanduhren. Die Hupe hier erinnert eher an die indianische Kultur. So, Und wenn Bira Reis dann noch sein Saxophon rausholt und mit Olodum spielt. Dazu kommt. Ja, Mann! Reggae! Samba, Chaza! Sean Duffy! Souls of Africa! From Malcolm X to Elijah Muhammad. Esse negócio de conversa com a boi dormir, energia é você meter a mão e tirar o som do instrumento. Isso é Gerede von Energie. Só isso. Schlag mit der Hand auf die Trommel und mach einen Ton. Meter a mão. Isso é instrumento, é couro de boi. O resto é Rinderhaut. Boi a gente come, então a gente está com. Das Rind haben wir gegessen. Du musst richtig draufhauen. Da gibt's kein Geheimnis. Couro de boi. Bewusstsein ist die Hand, um richtigen Moment wegzuziehen. Das ganze Geheimnis. Die Hand wegziehen. Wenn die Trommel stumm bleibt, ja. Das ist dann wirklich ein Geheimnis. Daniela Mercury gab ihm ein Lied. Sie wollte ein Arrangement dazu schreiben. Behandelte es wie ein Kind. Ging mit ihm schlafen. Der Text sagte, Schwarzer, verlass mich nicht. Ich kann ohne dich nicht leben. Dann habe ich diesen Rhythmus geschrieben. Na música, não, não me abandone, não se desespere, eu não posso ficar sem você, não, não, não, não me abandone, não me desespere, eu não posso ficar sem você, mas eu não posso ficar sem você, mas eu não posso ficar sem te ver. Não me abandone, não me desespere, porque eu não posso ficar sem você. Não, não, não, não me abandone, não me desespere, porque eu não posso ficar sem você. Eu não posso ficar sem você, porque eu não posso ficar sem te ver. Gott sei Dank landete Daniela damit einen Riesenerfolg. Den hat sie auch verdient. So war das auch mit dem Michael Jackson-Hit. In der Musik gab es erst nur ein Schlagzeug. Ich habe gesagt, das klingt gut. Und habe mich an die Arbeit gemacht. Und das wurde dann daraus. É importante, né, gratificante demais você saber que uma pessoa Und der Hit mit Michael Jackson hat Olodum dann wieder weltweit in die Schlagzeilen gebracht. Wir haben es erst geglaubt, als er hier stand. Vorher habe ich noch gefragt, Mensch, wie soll das gehen? Der spielt doch Pop und wir Samba-Reggae. Aber in der Musik geht wirklich alles. Er konnte kein Portugiesisch, die meisten von uns kein Englisch. Es war wirklich einmalig. Auf einmal trommelst du neben so einer Person, die auf der ganzen Welt umstritten ist, und tanzt mit ihr im Video. Ich hatte das Gefühl, ich stehe neben einem Michael Jackson, der extra erschaffen wurde, gar nicht neben dem wirklichen. Denn das ist ja nicht der Michael Jackson von früher. Der hat ja jetzt eine feine Nase. Ich würde so gerne den Text wissen, was er da eigentlich gesungen hat, aber ich weiß es immer noch nicht, worüber der da singt. Klar, finden wir den Titel schön, aber ich wüsste doch zu gern, um was es da eigentlich geht. Jeder ist Hundefutter. Schwarzer Mann, angeschwärzt, schmeißt den Bruder in den Knast. Sag mir, was ist aus meinen Rechten geworden? Bin ich unsichtbar, weil du mich übersiehst? Deine Verfassung hat mir Freiheit versprochen. Ich hab satt, ein Opfer zu sein. Michael Jackson ist Neger. Der Körper hatte noch überall schwarze Stellen. Er muss irgendeine Krankheit haben. Er musste immer extra ein Make-up-Mann die Hautstellen mit weißer Schminke überdecken. Ja, hier kommt er ganz langsam daher.